Die Delegation der Mitarbeiter des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, die am 1. Mai mit der Maschine in Pyongyang ankam, suchte die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae auf und erwies ihre Hochachtung.